Hier beim Sunday Eve Experiment on party107.com. Wir sind hier in Dresden, deswegen auf Deutsch weiter. Der Clemens hier, Partystar, Pussy Total war. Er ist heute unser Studiogast. Anlässlich seines letzten Monats in Dresden haben wir gedacht, wir machen nochmal ein Review über seine vielen, vielen Jahre in dieser schönen Stadt, was er so getan hat, was er formte, und wir reden natürlich über die ultimative Pussy Total Bar, die es zurzeit leider nicht mehr gibt. 2 Stunden haben wir zur Verfügung. Wie immer Musik, Interview und viel Spaß. Ja, Clemens, du bist ja selber kein gebürtiger Dresdner. Das habe ich so im Laufe der Zeit mitbekommen. Du bist ja auch dazugezogen, wie meiner einer, beziehungsweise der Blaue hier. Wann kamst du nach Dresden, beziehungsweise wann hast du hier in der Stadt angefangen, Partys zu machen? Ja, nach Dresden gekommen bin ich 1995, um hier zu studieren, Architektur. Habe mich gleich von Anfang an des Studiums eigentlich mehr ums Feiern gekümmert, aber wirklich die erste Party haben wir dann erst so Sommer 1996, glaube ich, haben wir angefangen. Ja. Und ja, zu dem Zeitpunkt war das eigentlich war das nicht so überlaufen in Dresden, und dementsprechend hat man da sehr, sehr viel Spaß gehabt und auch sehr, sehr wurde sehr gut angenommen, und ja, deswegen sind wir auch dabei geblieben und haben das eine ganze Weile gemacht. Wir, will ich auch gleich erklären, das waren 2 Mitkommilitonen und ein guter Freund, der aus Konstanz hierher gezogen ist, das war der Thorsten, und die beiden anderen, Misha und Alex. Und wir haben das eigentlich gemeinsam so gestartet, aus einer Art Partymangel. Ja, es war einfach zu wenig los. Und da mussten wir mitmachen. Ja, das kann man heute nicht behaupten, dass in Dresden wenig los ist. Eher fast schon zu viel wieder. Und wann habt ihr das Konzept Pussy Total Bar aus dem Boden gestampft oder hat sich das so mehr entwickelt? Das war eigentlich die erste Veranstaltung. Also die erste Veranstaltung hatten wir damals noch in so einem Architekten-Kreativabend hatten wir uns dazu entschlossen, das Ganze DS des Sens zu nennen. Die Königin des Seins. War in erster Linie ein schöner Schriftzug, deswegen haben wir uns den überlegt. Aber wahrscheinlich auch, weil ich selbst eben nicht aus Dresden, sondern aus der Nähe Freiburg direkt von der französischen Grenze komme und bei uns Französisch einfach wesentlich geläufiger ist wie hier. Hier konnte das wirklich fast niemand aussprechen. Und deswegen waren wir eigentlich die Party mit dem komischen Namen oder ich weiß es nicht richtig. Seltsamerweise war aber schon bei dem ersten Abend, den wir hatten, also bei der ersten Veranstaltung, hatten wir bereits Pussy Total Bar über der Bar stehen. Und das war eigentlich ein Zufall, dass Johnny, also Thorsten, der zu uns Vieren gehört, ist Werbetexter und der hat halt immer mit Texten irgendwie rumjongliert und dieses Pussy Total gehörte irgendwie schon immer zu unserem Wortschatz und dann stand es plötzlich über der Bar und das haben die Leute angenommen und deswegen heißt es heute so. You are my body shape, ego.

exploded work, exploded work, exploded work. Wanna we work? Wanna we work? Wanna we work? Wanna we work? Exploded work, exploded work, exploded work. Wanna we work? Wanna we work? Wanna we work? Wanna we work? Ja, Clemens, und du hast ja am Anfang schon gesagt, du bist Partystar. So kennt man dich als DJ in Dresden, ne? Wie weit bist du dieser Sache nachgegangen? Ja, also das mit der Musik hat schon irgendwie Spaß gemacht. Also bei mir war es ja so, angefangen habe ich jetzt nicht irgendwie, habe gesagt, ich will auflegen, sondern ich habe einfach mal 2-3 Platten geschenkt gekriegt, hatte mit Platten nie was am Hut. Und dann halt eben in dem Club unter den Bahngleisen fing das plötzlich an durch einen DJ-Ausfall. Und dann stand ich halt oben und das erste Mal lief wirklich eine CD. Und die Leute konnten es nicht glauben, dass ich das kann. Und irgendwie wurde daraus dann halt irgendwann mal ernsthafte Musik. Wobei ich schon sehr hitlastig Musik gemacht habe. Also ich habe nicht jetzt einen ganzen Abend durch aufgelegt und für mich selbst war da nicht so ein großer Kult dahinter. Ich habe halt einfach, ich bin nicht im Plattenladen gesessen, habe alles durchgehört, sondern ich habe eher auf einer Party ein Lied gehört, fand's gut und habe es mir geholt. Und damit war es schon eher ein bisschen eine hitlastige Musik, hat aber natürlich auch einen tollen Erfolg mit sich gebracht, weil wenn ich irgendwo aufgelegt habe, ich habe in Dresden wirklich fast alle Locations zu der Zeit durchgehabt, also was weiß ich, von Flughafen über Parkhotel, Showbox Open Air, Open Air am Moritzburger See, damals noch mit Vivito und mein Bruder hat damals Trompete gespielt, war ein sehr schöner Abend, insofern da habe ich habe echt alles gespielt, war fast überall, also war schon irgendwie im Business. Und da habe ich meinen Club aufgemacht, kam nicht mehr dazu, mehr Platten zu kaufen, beziehungsweise ich habe sie weiter gekauft, aber nicht mehr angehört, wusste nicht mehr, was drauf ist und kam einfach nicht mehr dazu, Musik zu machen und deswegen habe ich seit über 3 Jahren nicht mehr aufgelegt. Wobei das auch nicht ganz wahr ist, ich habe zwischendrin natürlich auch meinen Club Musik gemacht, ich habe es nicht verlernt, ich kriege noch die eine Platte in die andere rüber, Das funktioniert ganz gut. Und insofern werde ich das auch weiterhin machen. Also ich fange gerade wieder an, mir ab und zu mal auch wieder Platten zu kaufen, und ich habe eigentlich sehr, sehr viel Spaß dabei. Meine Turntables stehen nicht mehr im Club, weil ich nicht mehr habe, deswegen stehen sie bei mir zu Hause und ich komme wieder dazu, und es macht eigentlich Spaß. Ja, will ich schon weitermachen auf jeden Fall. Ja, guck mal einer an, da wünschen wir noch viel Erfolg und hoffen, dass wir irgendwann hier aus dem westlichen Region den Namen Partystar erhalten hören. phenomena. The bong phenomena. The bong phenomena. The bong phenomena. We'll be right back. Was hast du eigentlich vor? Beziehungsweise wo gehst du genau hin? Wie schaut denn die Zukunft aus? Ja, ich bin zwar fertig mit meinem Studium als Architekt, der Beruf ist aber vor allen Dingen in Deutschland sehr überlaufen. Ich bin prinzipiell natürlich auch bereit, ins Ausland zu gehen, würde insofern gerne auch, wie es zurzeit alle Architekten machen, nach Irland gehen oder so, wäre schon okay. Aber trotzdem habe ich während meinem Studium eigentlich festgestellt, dass mir die Gastronomie wesentlich mehr Spaß macht. Und deswegen habe ich mir vorgenommen, auch dabei zu bleiben. Hab ein sehr, sehr gutes Angebot aus Düsseldorf bekommen. Und jetzt wird's ernst. 15. Mai ziehe ich nach Düsseldorf. Stürze mich da eigentlich ins kalte Wasser. Ich habe schon zwei Partner, die mir da behilflich sind. Es ist ein sehr gutes Team. Es scheint auf jeden Fall Zukunft zu haben. Es steht auch das nötige Finanzielle dahinter, was die Sache sicherlich einfach macht. Trotz alledem gehe ich dahin, kenne keinen Mensch und muss erstmal bei Null anfangen. Ich koche sehr gern, deswegen werde ich auch wahrscheinlich in der Richtung anfangen. Also wir machen erstmal ein Restaurant. Es wird nicht unbedingt die Szene-Kneipe, sondern es wird schon eher ein bisschen bürgerlich. Insofern schon eher einen Schritt von dem weg, was ich hier gemacht habe. Aber insgesamt brauchen wir einfach eine gute Basis und sind dann zu allem bereit. Also es soll nicht Gastronomie im Sinne von eine Kneipe werden, sondern es soll eine Firma werden, die Verschiedenes dieser Art macht. Und insofern fangen wir jetzt eben nur mit einem Projekt an, mit einem Namen und wollen dann alles Mögliche, vielleicht auch 2, 3 Cafés im Jahr eröffnen, innen gestalten, um die Architektur mit reinzubringen, nach vorne bringen und in der besten Situation verkaufen oder so. Vielleicht geht es in diese Richtung von Business. Vielleicht wird es auch einfach nur eine Catering, groß, was weiß ich, alle möglichen Veranstaltungen. Ist ganz frei. Müssen wir sehen. Ich bin selbst gespannt. Ich kann es ja nicht wirklich sagen. Das Einzige, was sicher ist, ist, dass wir jetzt erstmal eben eher in so eine klassische gastronomische Biergartenrichtung gehen werden. Was schon ein Schritt in eine andere Richtung ist, ganz klar. Ja. something square, a cube, a box, an object that has six. Definition of, say, something square, a cube, a box, an object that has six equal sides, forming a space inside, big enough or small enough to place anything you may. Talking about any other shape here. I'm describing something with hard edges and corners, flat sides. Mind you, a curved corner is okay. Am I backtracking? So alright, I'm making allowances for personal style and taste. And it's okay to have vorhin erzählt hast, in Dresden behältst du ja schon noch ein festes Event bei. Um welches handelt es sich da? Ja, ich hatte die letzte Sendung mit dem Honix gehört hier, da hat er auch schon schwer dafür geworben. Freuen wir uns alle drauf, weil wir uns einfach schon seit mehreren Jahren vorgenommen haben, einmal im Jahr uns hier wieder zu treffen. Alex ist schon weg, insofern macht es irgendwie auch Sinn, dass wir hier so einen Punkt haben, wo wir uns wieder sehen und dann auch irgendwie der Sache nachgehen, was wir früher schon gemacht haben. Das ist der Saunaclub auf dem Elbhangfest. Der Name Saunaclub, muss ich da gleich noch erwähnen, kommt eigentlich nur daher, dass bei der ersten Veranstaltung der Art hatten wir so ein ganz kleines Gewölbe und da drin haben wir gefeiert und es war so unerträglich, dass da eigentlich der Name Saunaclub herkommt. Wir wussten schon im Voraus, wie es aussehen wird und es war ganz klar, muss ein Saunaclub sein. Ist bis zum heutigen Tag immer komisch, wie die Leute natürlich auf solche Begriffe reagieren. Pussy total bar, wenn man da eine Mietanfrage macht, da haben schon immer alle Angst, man bringt eine silberne Stange mit und die Mädels tanzen auf dem Tresen. Und so ähnlich ist natürlich auch mit dem Saunaclub, denken immer alle an Swinger und das ist zwar ein bisschen verwirrend, in Wirklichkeit geht es einfach nur um ganz normales Feiern. Und der Saunaclub hat sich sehr, sehr gut entwickelt bei diesem Elbhangfest. Ist ein Straßenfest, ganz normal, aber zwischendrin halt einfach so eine richtig gute Club-Oase. Und wir haben da ein ganz schönes Haus und haben die Bar auf die Straße raus, jedes Mal unter irgendeinem seltsamen Motto, was da wie Jeans-Cowboys oder das letzte Mal war, oder das Jahr davor war WM, deswegen war es natürlich Fußball. Und dementsprechend legen wir uns da immer irgendwie einen Dresscode zu und betreiben das Ganze irgendwie unter dem Motto. Und das macht eigentlich immer sehr, sehr viel Spaß. Und sind auch wahnsinnig viele Leute immer da. Und das wollen wir so beibehalten. Vielleicht alt werden, mit mal schauen. Also auf jeden Fall sieht es so aus, als werden wir das noch einige Jahre machen. Und dieses Jahr, ja, die Planung geht gerade los. Wir haben gerade die 7. Veranstaltung hinter uns, die 8. kommt jetzt vor uns und wir sind gerade dabei, beim Straßenbanner die 8 vorne dran zu kleben. Ja. Ja, und alle, die genaueres wissen wollen, wann es ist, die schauen auf bang.de. Wir pflegen fleißig und kriegt der Line-Up, Ort, Location, alles, was ihr braucht. Gut, Clemens. Ja, kommen wir zum Ende. Möchtest du noch jemanden grüßen? Ich bin ja ehrlich gesagt gar nicht so ein Freund von Grüßen, aber in dem Fall natürlich unbedingt. Ich grüße nämlich selbstverständlich den Johnny Kung Fu Kanone, DS Alex und AF Johnson, meine drei Partner, mit denen ich das Ganze immer durchgezogen habe. Und des Weiteren natürlich auch den Honix und den Elektroberto, mit denen ich eher die letzte Zeit da viel zusammen gemacht habe und die auf jeden Fall jetzt an dieser Stelle. Okay, ich mache heute wieder das Schlusslicht, so wie die letzten zweimal, soweit ich mich erinnern kann. Tja, Infos gibt es hier immer bei www.bang.de. Grüße gehen raus an den Dexter mal wieder. Schönen guten Morgen nach Vancouver. Ich hoffe, es ist richtig und du kannst wieder Fische angeln gehen am Strand von Vancouver. Und ja, ansonsten hören wir uns in 14 Tagen wieder. Dann gibt es wieder einen neuen Studiogast oder wir machen selber mal was. Mal gucken. Und viel Spaß und schönen Abend noch oder wie in USA. Good morning. Tschüss. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.